Wir hörten einen Song von Gang Bang. Die Band mit dem bescheuerten Namen kommt aus Island, hat sich 7 Jahre Zeit gelassen für ihr neuestes Album The World, The Wolves Are Whispering heißt es, und darauf gibt es relativ seichte Popmusik mit einigen Gästen dabei, Karen Ann zum Beispiel oder auch Helen Marnie von Ladytron sind mit dabei, und ja, gerade eben gab es hier den Song Out of Horizon zu hören. Ihr hört den Sunday Service Musik für euch von den Desaparecidos. Dabei sind Sunlux, Robert Pollard und auch noch Funkstörung. Hier aber erstmal Sufjan Stevens. Thank you. July. Das war Sufjan Stevens, der Song von seinem neuesten Album Carrie and Lowell. Wieder so eine Rückbesinnung auf die alten Zeiten, wo er eher so Nähe und Intime ausgedrückt hat mit seinen Songs. Das kriegt er wieder ziemlich großartig hin und ich finde die Platte so gut wie die alten Sachen, die er vor Jahren veröffentlicht hat. Sufjan Stevens hat bewiesen, dass er immer noch zu den ganz, ganz großen, zu den ganz, ganz tollen Singer-Songwritern gehört. Was hat Sufjan Stevens mit Ryan Lott gemeinsam? Die haben mal zusammen als Sisyphus musiziert. Letztes Jahr gab es dort ein Album zusammen noch mit dem Rapper Serengeti. Und Ryan Lott alias Sun Lux hat jetzt auch eine neue Platte veröffentlicht. Bones heißt sie. Davon hören wir den Song Flight. This heavy cage of bones for flight. And when the sirens reach out for us, we'll be far away. And when the sirens reach out for us, we'll be far away. Hörten wir einen Song von Sun Lux von dem neuesten Album Bones, das dritte Werk von Ryan Lott. Der kommt aus New York und hat bisher tolle Platten veröffentlicht. 2011 erschien We Are Rising, 2013 dann Lanterns, beides Platten, die bei mir in den Top Ten der Jahre jeweils zu finden waren. Die neue Platte Bones wird dich sicherlich dort nicht wiederfinden. Das hat damit zu tun, dass Ryan Lott zuletzt als Sisyphus, wie eben schon mal angemerkt, mit dem Rapper Serengeti als auch mit Sufjan Stevens zusammenarbeitete. Beides begnadete Künstler und auch die Sisyphus-Platte war nicht schlecht, aber die Einflüsse kann man jetzt bei Sun Lux auf jeden Fall auch raushören. Es gibt ganz komische Beats da drauf zu hören, die nicht wirklich zu Sun Lux passen. Auch das Song hat ja ganz so eine Theatralik gewonnen, wie man das von einigen Sufjan Stevens-Platten kennt, die dann auch im Überfluss dann manchmal ein bisschen zu viel sind. Und ja, ich meine, einer der ersten Songs auf diesem neuesten Album von von Sunlux, da heißt dann auch Change is Everything. Ich habe das Gefühl, er wollte ein bisschen mit Brachialgewalt seinen eigenen Sound ein bisschen ändern. Hat auch, wenn ich mir mal da die Credits angucke auf dieser Platte, ganz, ganz viele Leute eingeladen, die man nicht alle kennt namentlich. Außer ein, zwei vielleicht so kleinere Musiker, aber auf jeden Fall mit vielen Leuten jetzt dabei. Nicht mehr das Wohnzimmer-Solo-Projekt, sondern Sunlux inzwischen auf der ganz großen Bühne zu Hause. Die Platte auch erschienen hier, Bones, bei einem, ja, wie soll man sagen, fast schon Major-Label, also auch der Wechsel von einem kleinen Indie-Label zu einem großen Global-Player ist vollzogen worden und schwuppdiwupp, schon sind keine Download-Codes mehr im Vinyl drin. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich daneben, aber naja, wenn Ryan Lott das so haben möchte, dann hat er sich das auch selbst ausgesucht. Also die Platte, schon eine Enttäuschung, die Songs nicht schlecht, aber nicht so gut wie die Sachen, die vorher Ryan Lott alias Sunlux veröffentlicht hat. Hier trotzdem nochmal ein Song, Sunlux mit This Time. Now a name I'm calling. Yours is the This Time. Das war Ryan Lott mit seinem Projekt Sun Lux, das neue Album Bones, das dritte, gerade eben frisch erschienen. Die nächste Band war einige Zeit verschwunden und die Verschwundenen ist auch ihr Name. Desaparecidos, ein paar Mannen aus Omaha, Nebraska, um Connor Oberst, dem Kopf und Sänger von Bright Eyes, haben mit Payola gerade eben nach 13 Jahre oder 12 Jahre warten ihr zweites Album veröffentlicht. Und ja, wie klingen sie? Immer noch genauso wütig und punkig wie damals. Sheriff Joe is awful and it's only getting worse. Or did you hear about Rap Crack? They left him bleeding in the dirt. Just fix their brain. Desaparecidos, die Band um Connor Oberst, die man hier am Gesang und an der Gitarre hören kann. Unterstützt von, wer ist noch dabei? Matt Baum am Schlagzeug, Denver Daly an der Gitarre, Ian McElroy an den Keyboards und Landon Edges am Bass und auch am Gesang. Die fünf Herren hier sind die Desaparecidos, die Verschwundenen, die jetzt wieder da sind mit einer neuen Platte, die da heißt Payola, nach Jahren des Wartens, wahrscheinlich auch, weil Connor Oberst mit seiner eigenen Karriere, Bright Eyes und Solo genug zu tun hatte und die anderen Jungs ja auch in anderen Bandkontexten teilweise mitspielen. Ist jetzt wieder Zeit für dieses Projekt und die Platte klingt eigentlich, wie man es erwarten würde, für die Leute, die so ein bisschen auf Emo-Musik stehen, nicht unbedingt Emo-Core, eher so Emo-Pop vielleicht, ist es genau das Richtige. Eben hörten wir Ralphie's Cut und hier nochmal der Song Slacktivist von Desaparecidos. finds life, it might seem painless. Watch not what he does, it's shameless. Release that thing, better be right. Take notice the clone and scripted unit, fragile withering contact, and technicolor brow. It thundered when she entered the room, quite loose with all kinds of lines, shooting through you. How can she do you? Cloaked in astral light, stamped with real eyes. The important girl, the important girl, the important girl. Ihr hört den Sunday Service und ich glaube, die Stimme gerade eben habt ihr hoffentlich alle erkannt. The Important Girl hörten wir von einer Band, die sich dann nennt Ricket Wiki. Denn da steckt Robert Pollard natürlich, der ehemalige Kopf von Guided by Voices. Die Band aus Dayton, Ohio, hat sich ja letztes Jahr wieder mal aufgelöst. Eigentlich kein Wunder, weil das passiert so alle Jahre mal. Wahrscheinlich dauert es wieder 4 oder 5, bis sie sich wieder reformieren. In der Zeit hat Robert Pollard Zeit, Lust und Laune und auch die Muße, andere Musik rauszubringen. Und er macht es eigentlich nicht unter mindestens 3-4 Alben pro Jahr. Mit Ricket Wiki hat er im Frühjahr die Platte I Sell the Circus rausgebracht. Davon der eben gehörte Song The Important Girl. Ganz, ganz toller Song, wie ich finde. Und jetzt ist es Zeit für ein neues Robert Pollard Solo-Album. Das trägt den Titel Faulty Superheroes. Und wenn er Musik macht, dann macht das auch immer mit ein bisschen Ironie dabei. Auf dem neuen Album ist ein Sticker drauf. First Album in Over 3 Months, also das erste Album in über 3 Monaten. Das heißt, er hat sich richtig Zeit gelassen für dieses neue Werk. Und wie klingt es? Hier kommt Robert Pollard mit seinem Song What a Man. Between the lines, I'm drawing very well. What a Man. Das war Robert Pollard, der Song vom neuesten Album Faulty Superheroes. Unterstützt wurde er darauf am Schlagzeug von Kevin March. Der war auch schon beim letzten Line-Up von Galber Voices mit an den Schlagstöcken und natürlich wieder dabei sein langjähriger Kollaborationspartner, wenn er Soloplatten aufnimmt. Das ist Todd Tobias am Bassgitarre und an den Keyboards und der hat diese Platte auch aufgenommen. Ja, und der Robert Pollard ruht sich nicht aus auf seine Meriten, sondern ist weiter aktiv. Das nächste Album von Rickett Wicki ist angekündigt für den Juli, also für Ende Juli eher. Und hat auch gerade eine neue Ausgabe von dem Magazin Eat herausgebracht. Da gibt es auch schon inzwischen, ich weiß gar nicht, 12, 13, 14 Ausgaben. Eat ist so ein Magazin, wo er seine Collagen sozusagen vereinigt. Der hat wirklich richtig großartige Collagen gemacht. Robert Pollard verkauft die auch richtig teuer. Da gibt es richtig eine Sammlerszene für. Er hat einige Bücher darüber herausgebracht, wo seitenweise seine Collagen zu sehen sind. Auch seine Plattencover sind immer so gemacht von ihm selbst. Und in dem neuesten Album, in dem Vinyl, da liegt so eine 11-Inch, so ein Poster drin zum Aufklappen mit dem Songtexten und auch mit Collagen dabei. Also ganz, ganz großes Kino für alle Pollard und Galber Voices Fans. Und natürlich auch für Freunde guter Indie-Musik. Die Platte jetzt nicht weltbewegend, neu und großartig, aber auf jeden Fall gut gemacht hier, Robert Pollard, wie man ihn kennt. Hier nochmal zu hören mit Cafe of Elimination. Boiling ihr hört den Sunday Service und gerade eben hier so ein bisschen ausfadend. Das waren Funkstörung mit ihrem Song Fall Into You von ihrem neuen gleichnamigen Album. Und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Ich hatte letzte Woche schon mal vorgestellt mit zwei Songs und ich finde sie so toll. Und es gibt auch irgendwie nichts anderes richtig Spannendes diese Woche. Eher so durchschnittliches oder noch darunter liegendes Zeugs. Von daher finde ich, kann man Funkstörung mal wieder so ein bisschen in den Himmel loben. Habe ich schon gesagt, wer das ist? Chris De Luca und Michael Farkesch kennen sich seit vielen, vielen Jahren, kommen aus Rosenheim, das ist so südlich von München noch und haben vor 10 Jahren eigentlich Schluss gemacht, zusammen zu musizieren, wollten Solowege einschlagen, haben das auch gemacht teilweise. Michael Farkesch mit einer tollen Soloplatte und Chris De Luca sicherlich auch hier und da unterwegs gewesen. Und jetzt sind sie nach 10 Jahren zurück, völlig mit Funkstörung, gerade ihr neues Album und das ist wirklich ganz, ganz toll. Früher waren sie eher ein bisschen dekonstruktivistisch unterwegs, immer mehr so Fehler und Sachen eingebaut, die einen Song kaputt gemacht haben, absichtlich, auch gut und spannend, aber jetzt haben sie eher so ein bisschen den Pop entdeckt und das in ihre tolle Elektronik mit einfließen lassen. Tolle Platte hier, wir haben nochmal rein, Funkstörung mit Laid Out. Let me know my name and I Beachtlich beim neuen Funkstörung-Album sind die Leute an den Vocals. Das hat es früher nicht so in dem Umfang gegeben bei Funkstörung. Die waren häufig eher instrumenteller unterwegs. Diesmal kann man hören Jamie Liddell oder auch J.J. Johansson. Die Songs mit den beiden Sängern gab es letzte Woche bereits zu hören. Dann noch dabei Taprick Sweezy und eine Dame, glaube ich, war das vorhin, namens Audego. Das war bei dem ersten Song Fall Into You zu hören und gerade eben bei dem Song Laid Out ein Herr namens, der sich Another nennt. Der ist ja auch bei zwei, drei anderen Songs noch zu hören und sozusagen der Hauptsänger des neuen Funkstörung-Albums, einfach nur Funkstörung betitelt. Die dritte Platte, die zwei Jungs hier rausbringen. Los ging's mit dem ersten Album im Jahre 2000, Appetite for Destruction. 2004 erschien dann Disconnected und es gab natürlich noch Millionen von Maxi-Singles und Remixen und Remix-Compilations, die aber nicht wirklich als Album zählen. Jetzt das dritte Werk. 11 Jahre später, nach 10 Jahren Funkpause sozusagen bei Funkstörung. Tolle Platte. Freue mich, dass sie wieder zurück sind, dass sie auch ihren Sound weiterentwickelt haben, die Dekonstruktion so ein bisschen im Schrank gelassen haben, sondern eher den Pop-Song für sich entdeckt haben. Hier nochmal Funkstörung mit Another an den Vocals. Der Song heißt Drown in Time. Funkstörung hörten wir mit ihrem Song Drown in Time. Das Ganze vom neuen Album Funkstörung, Album der Woche beim Sunday Service. Dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Nach so viel elektronischen Beats hier etwas lautere, krachigere Musik mit den Alabama Shakes, The Greatest vom neuesten Album Sound and Color. Check us out. And a 5, 6, 7, 8. trying to be my baby. Frustrated, but freedom's through the other door. Well, nothing ever changes, nothing ever changes, nothing ever changes anymore. Cause it feels like all that I've fallen for, well, I keep on falling for again. It's the same old love that I felt before, and it never changes, still I fall. Cause it feels like home that I'm falling for, well, I keep on falling for again. It's the same. Das gerade war Musik aus Australien mit einem gewissen Kaurna Cronin. Der hat schon zwei Platten veröffentlicht und die dritte gerade eben im Gepäck. Glassfool heißt sie. Bevor er sich als Lonesome Singer-Songwriter auf den Weg machte, war übrigens Schlagzeug in einer Band. Also ist auch ein Multi-Instrumentalist und das kann man auf dieser Platte auch relativ gut raushören. Letzter Song für heute hier beim Sunday Service kommt von The Weepies, einer Band um Deb Talen und Steve Tannen. Die beiden sind ein Pärchen, haben auch schon ein Kind, haben schon ein paar Millionen Platten verkauft, wobei ich gar nicht weiß, wer die gekauft haben soll, weil ich kenne The Weepies eigentlich bisher nicht so als Mainstream-Act. Aber mein Gott, warum auch nicht? Die haben jetzt mit Sirens eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir hier den Titelsong. Und ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Here lie remains of a ship that sailed too close to the storm, capsized, grounded, washed out, sounded. I hear their voices, sirens singing in the street. I thought they might be calling out for you, for me. I hear their voices, sirens calling out emergency for you. Captain, foundered in the waves, collected by the sirens. Oh, wise women of the sun, oh, what have you done? Save this frail one, left by Poseidon. I hear their voices, sirens singing in the street. Be calling out for you, for me. I hear their voices, sirens calling out emergency. So see, rising, sinking, still I'm thinking. I hear their voices, sirens singing in the street. I thought they might be calling out for you, for me. I hear sirens call.